Nächte am Comer See aus Die frühen Kränze von Stefan Zweig. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Nächte am Comer See. Von diesen Nächten, den Sternelichtklaren, Herz mit deinem ruhelosen Schritt, was nimmst du von diesen wunderbaren Nächten auf deine Wege mit? Was du empfandest, wenn rings in der Schale des Teiches das Silber überschwoll und tief bis in die ruhenden Tale ein Strom von zitternden Sternen quoll. Kann das verschatten, wie über dem Hügel weiße Blende in Nacht verging, wenn sich bläulich der eilende Flügel einer Wolke dem Mond umhing? Kann das verwehen, wie die schweigsamen, stillen Blumen, die ihr heißes Gebet über die kunstvollen Türen der Villen an dein atmendes Herz geweht? Kann das verzittern, wie leiser und blasser eine sinkende Perlenschnur der Mondglanz über das Wiegen der Wasser hinrann ins Dunkel und ohne Spur? Bleibt dir denn nichts vom Raunen der schwanken Zypressen hart an dem Ufergang und dort von all den Träumergedanken eine Runde lang, eine Stunde lang? Vielleicht nur ein Vers vom Wiegen des Windes und blinde Sehnsucht zurück in die Zeit, wie Duft gelöst in ein wehendes, lindes Gefühl unsagbarer Zärtlichkeit. Ende von Nächte am Comer See. Aufgenommen von Sonja.